an den schlechten Tag? Du hast erfahren, dass deine Mutter Kinder hat. Du hast heute herausgefunden, dass deine Nachbarin neben dir wohnt. Dass Texte Spuren von Buchstaben enthalten können? Dann brauchst du Schnickschnack. Schnickschnack. Du willst es doch auch. Halli, hallo, hallo, hallo, Hallöchen, liebes Schnickschnack-Volk an den Empfangsgeräten. Hier ist wieder der großartige Christian Hilgert. Und der galaktische Andreas Weber. Ja, diesmal wieder mit einer vorproduzierten Sendung, was daran liegt, dass ich gerade zu diesem Zeitpunkt in München sitze und mir die Sonne auf dem Bauch scheinen lasse. Haha, Herr Weber, das glaube ich ja wohl eher nicht. Wir werden ja sehen. Du bist wahrscheinlich schwer am Arbeiten. Wahrscheinlich bin ich gerade schwer am Arbeiten, am Buckeln, zu unglaublichen Tarifkonditionen. Ja. Da Mindestlohn gibt es ja noch nicht, ne? Mindestlohn für Praktikanten gibt es, glaube ich, begrenzt. Also ich glaube, ich bin davon nicht betroffen. Okay. Ist ja auch nicht so wichtig. Man spricht ja auch nicht übers Geld, nicht wahr? Genau. Wir haben eine Sendung für euch vorbereitet. Was dürfen wir denn erwarten, Herr Hilgert? Also wir haben eine interessante Journalistin heute zu Gast. Ja, da muss ich nachher in der Einführung ein wenig weiter ausholen, ja. Weil sie ist auch ein Teil meines Lebens, ja. Und dann haben wir Walter Neistecker, der heute arg in die Bredouille kommt, ja. Wollen wir das mal so sagen? Ja. Und dann haben wir noch was über einen Mountainbike-Führer. Das ist unser zweites Interview für euch. Und zwar geht es da um Touren in Franken mit dem Mountainbike. Ach, genau das Richtige für die Sommerzeit, nicht wahr? Bei den Temperaturen, da möchte man ja eigentlich sich nur auf sein Einrad schwingen und dann durch die Berge fahren. Ja, hast du Einrad, ja? Ja, Einrad. Ja. Ja, oder auch Zweirad, was auch immer als fahrbarer Untersatz dient. Also kurz gesagt, einmal die Kategorie, möchte gern Journalisten interviewen Journalisten. So ungefähr, ja. Und die andere Kategorie, Spaß und Spannung im Taxi. Und die dritte Kategorie, sportliche Ertüchtigung, denn nur in einem gesunden Geist wohnt ein gesunder Körper. Ja, wir starten erstmal mit Musik. Viel Spaß, bis gleich. Neugierde, ne? Onkel Hilgert, darf ich dich was fragen? Ja, darfst du. Du hast vorhin gemeint, unser nächster Interviewpartner ist ein Teil deines Lebens. Was meintest denn du damit? Ja, genau. Ich meine Folgendes damit. Samstag, ja? Samstag. Ist die Kolumne dieser Journalistin immer in der Zeitung. Und der Samstag läuft bei mir immer gleich ab. Ja, früh um 7 kriege ich so einen feuchten Nasenstupser von meiner Katze. Ja? Und das heißt, ich stehe um 7 auf und fütter die dann. Weil wenn ich auf den Nasenstupser nicht reagiere, dann leckt sie einmal drüber. Und bist du schon mal von einer Katze geleckt worden? Ja, ja. Also das ist wie Schmirgelpapier, ja. Da stehst du freiwillig. Man sagt, es ist wie Schmirgelpapier. Genau, ja. Und auf jeden Fall, dann danach lege ich mir wieder ins Bett bis 10 Uhr. Ja, ungefähr. Weil Samstag kann ich ausschlafen. Ja. Und dann stehe ich auf, gehe nun in die Küche, ja? Mach mir einen Kaffee, drück da drauf und dann springe ich sofort ums Eck zu meinem Briefkasten und hole die Zeitung raus. Und dann ist der magische Moment gekommen. Dann ist der magische Moment gekommen. Dann lese ich die Kolumne Hallo Nürnberg von Annette Röckel. Und so ist eigentlich jeder Samstag bei mir. Und drum gehört Annette Röckel mit ihrer Kolumne einfach zu meinem Leben. Und wie der Zufall so will. Wie der Zufall so will, haben wir sie heute hier. Herzlich willkommen. Hallo Nürnberg. Hallo Annette Röckel. Dankeschön. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein. Ach, das ist aber schön, ne? Ja, Schnickschnack, ne? Und Annette, als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben oder das zweite Mal und ich dich eingeladen habe, habe ich gesagt, ja, hast du irgendwelche speziellen Wünsche? Da habe ich gedacht, naja, vielleicht knabberst du gern oder so. Ne? Und dann sagt die Annette zu mir, ja, so weiße Lilien und so, na, schmarre gar nichts. Ne? Annette, wir haben was für dich. Oh mein Gott, jetzt habe ich aber Angst. Jetzt habe ich Angst. Ich habe dir heute eine weiße Lilie besorgt. Ernsthaft. Oh. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, ihr seid Spinner. Ja, und wo ist mein Nasenspray? Das habe ich auch bestellt. Ja, habe ich nicht dabei. Ja. Also ich kann nicht. Das Wichtigste nicht hast du ja nicht dabei. Nein, ganz toll. Danke schön, mein Gott. Annette, wir wollen alles über dich wissen eigentlich. Du bist in Nürnberg geboren. Ja, so ist es. Das hört man auch. Und wie ist denn dein Werdegang so gewesen? Oder wie bist du so zur Nürnberger Zeitung gekommen? Erzähl mal. Also eigentlich ganz einfach. Das, was ich schon immer am besten konnte, war schreiben. Mhm. Das heißt, eigentlich hat meine Mutter erst meine Aufsätze, ich habe schreiben lassen quasi, die hat die Aufsätze geschrieben, okay. Aber die kamen auch super an. Und ich glaube, sie war quasi so meine Gag-Schreiberin in der ersten Klasse und ich habe das irgendwie übernommen und habe dann gemerkt irgendwann, ach Gott, ich kann das auch allein. Und schreiben war eigentlich das, was mich immer am meisten interessiert hat. Und dann war ich halt in der Uni und habe irgendwann angefangen, freie Mitarbeit bei der Zeitung zu machen, und zwar bei den Fürther Nachrichten. Ach Gott, wo ist das? Fürth? Ja, das ist irgendwie da so, ich weiß auch nicht. Aber ich war jung, ich brauchte das Geld, okay. Sagen wir es mal so. Verstehe, ja. Und du hast dann, also bei den Fürther Nachrichten hast du angefangen, genau. Bist dann zur NN. Die gehören ja zu den Nürnberger Nachrichten und da habe ich Kleinkunst und so weiter, Kritiken schreiben können und das war ein schöner Einstieg, war super. Und dann habe ich ganz üblich mich beworben für Volontariat bei den Nürnberger Nachrichten und siehe da, die haben mich auch genommen. Und seitdem bin ich da. Also 2003 war das Volontariat, das ist jetzt doch schon ein bisschen her. Und hast du das dann für denselben Bereich geschrieben, also dann auch für Kunst, oder wie hast du da dann angefangen? Na, dadurch läuft man verschiedene Stadien sozusagen, beziehungsweise Ressorts, sagen wir halt, Lokales und so weiter. Nur in Sport, da haben sie mich nicht reingelassen, ne? Das war auch besser, glaube ich. Nein, ich wollte da gar nicht hin. Vielleicht Schach oder Angeln? Oder? Nein, die Kollegen dort sind sehr lustig, aber ich sage jetzt immer, ich bin vielleicht doch ein bisschen fachfremd, ne? Irgendwie im Sportbereich. Angelsport aber genau. Mit Annette Röckel. Oh, das wäre auch schön. Wär noch was, der Fisch, es ist still und so weiter. Der genau. Fisch an sich. Ja, aber ich habe jetzt ja dann doch eine bessere Aufgabe gefunden. Das heißt, ich arbeite fürs Lokale, Gesellschaft. Okay. Gesellschaft, das ist das, was ich außerhalb der Kolumne mache. Das ist im Prinzip immer das, wo die Lokalen nicht wissen, was das sein soll. Mhm. Kuriose Prominente, die wir in Nürnberg ja eh nicht unbedingt haben. Ne? Das landet dann bei mir und dann bei der Gesellschaft und bei meiner Kollegin, der Gibt Ariane Meyer. Genau. Ja, und der Meyer, wir teilen uns das und dann schieben wir es hin und über den Schreibtisch und wer verliert, der geht hin. Und wie hat sich das deine Kolumne, ja? Für die, die es nicht kennen, also da wird es nicht viel geben. Nein, ein oder zwei. Aus Fürther vielleicht. Ja, genau. Wir sind schon auf einer Wellenlänge, merkst du es, Andreas? Ja. Und wie hat sich denn das ergeben? Also hast du dann immer in der Redaktion Geschichten erzählt, die du erlebt hast und dann hat vielleicht der Meyer, der Meyer ist ja dein Kollege. Die Frau Meyer, die grüßen wir jetzt recht herzlich. Auf jeden Fall. Hat die dann gesagt, Mensch, Annette, da steckt doch mehr drin, schreib doch mal so eine Kolumne. In der Tat war das so. Die Frau Meyer war da maßgeblich mit beteiligt. Ich habe meine Kollegen auch schon immer gern, wenn ich von einem Termin komme, unterhalte ich die damit, ob sie wollen oder nicht. Ich habe dann irgendwann, ich arbeite ja auf den Sonntagsblitz, muss ich dazu sagen. Und da gibt es die Paula, das ist so eine kleine Kolumne, die ist auf der letzten Seite, auf der vorletzten, wie auch immer. Und da hat irgendwann auch ein anderer Kollege gesagt, na, das ist doch ganz lustig. Dann habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, die Heldin des Alltags. Ich blogge das ja auch. Und dann wussten wir aber in der Zeitung, da gab es eigentlich noch gar keine Rubrik, wo man das reinstellen hätte können. Das haben wir dann einmal probiert. Dann war der Chefredakteur entsetzt und hat gesagt, hinaus, hinfort, das können wir nicht machen. Was soll denn das sein? Ja, aus welchem Grund dann? Ja, weil das halt lustig war. Ja, irgendwie. Okay. Und jetzt aber nicht in eine Form gefasst. Ne? Da stand normalerweise, macht man sich ja lustig über Kommunalpolitik und so. Und das mache ich und nicht über Katzen oder so oder über misslungene Tage. Ne? Ja. Insofern hatte man eigentlich noch keine Form. Und dann gab es da irgendwie mal einen Wechsel und dann hat die Kollegin Meyer, zu der kommen wir jetzt zurück, irgendwie, die wir hat kommen immer wieder zu auf dem die Frau damaligen Meier. Chef, hat die Frau Meyer dann bekräftigend gesagt, ja, jetzt probieren wir es halt einmal, wir müssen auch Mut haben, wir wollen ja auch neue Leute gewinnen und so weiter halt. Ne? Und dann war der mutig, der Chef, und dann, seitdem lassen sie mich da das schreiben. Und das hat sich dann praktisch über die Paula bis hin zu Hallo Nürnberg entwickelt. Genau, da konnte ich das halt so ein bisschen, testen oder wie auch immer, mich ein wenig ausprobieren und habe gemerkt, dass mir das liegt, irgendwie was Lustiges zu schreiben. Und genau, so hat sich das dann zum Hallo Nürnberg entwickelt. Womit ich gleich schon mal die Förder ausgegrenzt habe. Ne? Nein, ja, um Gottes Willen. Ja, ja. Das ist natürlich. Also, wir mähen ja die Förder, ne? Ja, also, nein, das heißt Hallo Nürnberg, weil es im Nürnberger Lokalteil steht. Aber ich, vielleicht sollte man auch Hallo Nürnberg, Fürth und Erlangen draus machen. Oder wäre das zu schleimig, ne? Ja, da hätten vielleicht dann manche schon das Lesen. Ja, das eben, ist mir ja, zu das viel. Stimmt. Das ist zu viel, ja, genau. Ja. Was willst du? Ja. Und dann wahrscheinlich noch, was der ja. Kuckuck, ne? Ja, Andreas, nee, wir mögen die Förder. Andreas kommt aus Fürth übrigens. Aus Fürth? Oh mein Gott, ich spreche mich um Kopf und Garten. Das ist ein Running Gag. Ja, bei uns ist das ein Running Gag. Ja. Ja. Zuerst über die Förder schimpfen und dann sagen, dass selber ist. Wir mögen sie. Ja. Natürlich. Wir mögen sie. Wir lieben sie, ja, auf jeden Fall. Ja. Er liebt sie nicht. Ja. Eben, niemand. Also. Meine nächste Frage ist dann, also die ist mir jetzt gerade so eingefallen, wir machen ja den Walter Neistecker, unsere Comedy-Figur. Ja, das, und wir machen das einmal im Monat. Und du brauchst ja immer Ideen. Ja. Und du magst das ja, du hast ja keinen Urlaub, die haben sie ja einen Urlaub gestrichen, glaube ich, ne? 52 Mal im Jahr. Für immer, ich darf nie wieder wegfahren. Das ist ja. Ich kann das ja nur an dem Schreibtisch schreiben, ne? Also weil andere Techniken kennen wir nicht, ne? Wenn ich doch, ich schicke dann so eine Depesche los und dann so ein Reiter, der reitet dann in die Redaktion. Ja, genau. Und genau. Also sowas wie Internet gibt es halt noch nicht bei euch, ne? Nee, das, also. Und drum, wo nimmst du die Ideen her? Weil ich stelle mir das 52 Mal im Jahr, stelle ich mir, egal von welchem Ort aus, stelle ich mir das sehr schwierig vor. Sehr originelle Frage, Chris. Ja, ja schon, ne? Doch, auf jeden Fall. Ja. Oder? Also bitte. Natürlich. Das machen wir doch keine Kritik an den Fragenden, ja. Reicht schon, wenn ich aufgeregt bin. Ja. Also die Ideen, das fragen mich in der Tat, werde ich das ab und zu gefragt, aber die Ideen, da muss ich nicht lang suchen und eigentlich so gut wie nie was erfinden. Ich erfinde, also gut, wenn jetzt mal eine Katz zu sprechen anfängt oder so, wobei meine ist bestimmt bald soweit, dann ist es auch nie erfunden, ja. Sondern man muss eigentlich nur wachen Auges durch die Gegend gehen. Die Leute liefern einem so viele lustige Geschichten, man selber auch, ne? Ist immer besser und liegt mir auch näher, wenn man Witze über sich selber macht. Aber mein Gott, also das liegt auf der Straße tatsächlich. Und ich hatte anfangs aber auch die Angst, dass es mir irgendwann einmal ausgeht oder so. Ja. Bis jetzt, wo ist Holz außer meinem Kopf? Toi, toi, toi. Ist es noch nicht passiert? Noch mal. Ja. Weil der Neistecker. Genau. Anne Dierickel. Genau. Okay. Nächste Woche ist jetzt leer. Platz für Notizen wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir mal zwischennahe Musik, oder, Andreas? Tun wir das? Ja. Annette, was wünscht ihr denn? Irgendwas von Michael Jackson. Von Michael Jackson? Ja, Bad. Bad. Nein, ihr könnt auch aussuchen, was. Aber, ja, Bad haben wir, oder? Ja, ich habe auch ein Bett zu Hause. Echt? Ja, doch. Das ist ganz bequem. Das wäre fantastisch. Okay. Okay. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben Annette Röckel von der NN bei uns. Annette, du schreibst die Kolumne Hallo Nürnberg und du hast ja auch schon Lesungen gehabt, ne? Oder eine Lesung gehabt. Wo war das? Das war im Kulturenladen Nord und Lesungen wäre jetzt etwas übertrieben. Es war nämlich original die allererste. Okay. Die habe ich ja auch nur überstanden, weil ich von einem Deo den 48-Stunden-Protektor mir unter die Achseln gesprüht habe. Genau, das der hilft gelesen. Auch bei emotionalem Stress und ich muss sagen, es hat ehrlich funktioniert, wirklich. Ich glaube, weil ich den halt auch inhaliert habe beim Aufsprühen. Ne? Ich dann hilft ja echt, vielleicht jedes. Ich wäre ja echt gern Kummer, ne? Ja. Und, aber ich habe da einen anderen Termin reingedrückt bekommen und dann habe ich meine Karte im Internet für 1.000 Euro versteigern müssen. Okay, das ist natürlich eine gute Ausrede. Ja. Nee, das nächste Mal bin ich da. Wann ist die nächste Lesung? Die nächste Lesung ist, wenn sie es nicht noch verschieben, doch, sie wird da wohl sein, am 7. Mai. Am 7. Mai? Ja, 7. Mai, 20 Uhr, auch Kulturladen Nord. 7. Mai ist, was war doch? Das weiß ich nicht auswendig. Ich glaube am Mittwoch. Am Mittwoch, da muss ich mal schauen. Ich bin aber nicht sicher. Da komme ich dann gerne mal hin. Da muss der geneigte Hörer bitte selbst nachschlagen. Ich verdränge das nämlich noch. Ich bin ja schon immer ein bisschen aufgeregt, insofern, dann will ich wenigstens nicht wissen, welcher Tag es ist. Bist du auch aufgeregt? Ne? Es geht. Also ja, doch. Ich dachte eigentlich, dass ich mich mehr aufregen würde, aber ich weiß ja nicht. Ich denke, es liegt an diesem Anti-Stress-Protektor. Okay, irgendwie. Und den Baldrian-Tropfen wahrscheinlich. Nein, ich war vollkommen nüchtern in jeder Hinsicht. Ja. Und es hat sogar Spaß gemacht. Ja. Okay. Und ich ziehe ja immer einen Hut vor Leuten, also die dann allein dort sitzen. Ja? Also wenn man zu zweit ist oder was, da hast du ja immer noch mal, hast immer Sicherheit. Ne? Ja, wenn das stimmt. Allein bist, ist natürlich, in der Tat. Das ist wie Trapattoni damals gesagt hat, muss er alleine das Spiel gewinnen. Ja, genau, ne? So sieht's aus. Ja. Also Hut ab. Und wie viele Leute, wie muss man sich das vorstellen, wie viele Leute waren da so dort? Ja, das waren in der Tat schon so 70, die wollten es erst in einem kleineren Raum machen, mussten es dann ins Größere verlagern. Ja. Und die haben alle sehr seriös ausgeschaut und ich habe die nicht mal alle gekauft. Sehr seriös? Nicht. Was hast du Natur erwartet? Naja, ich oder weiß was? Nicht. Lauter Förder, ja zum Beispiel. Ich habe schon gedacht, dass mehr Förder kommen oder so. Hast du redest dich noch um Kopf und Kragen. Ja, und mich reißt du mit rein. Ja. Nein, aber halt so schon auch seriöse Herrschaften. Wie ja, warst du da alterst im Schnitt? Seriöse auch ungefähr 70. Ist, ja? Nein. Nein, es waren auch jüngere, außerdem nichts gegen Ältere. Nee, also das ist, aber in der Tat, das ist ganz lustig, weil es trifft anscheinend tatsächlich den Humor sowohl von Jüngeren als auch von Älteren. Ja, das haben wir schon gedacht. Ja, also. Wobei ich will auch mich jetzt eigentlich, also ich überlege ja, wenn ich es schreibe, überlege ich eigentlich nicht, für wen genau ich das schreibe, sondern ich möchte es einfach so erzählen, wie es ich erzählen möchte und wer es lustig findet, der findet es dann halt lustig. Genau, ne? Das sage ich einmal. Ne? Genau. Und wer es nicht lustig findet, soll ausschalten. Oder? Ja. Die Zeitung ausschalten. Die Zeitung ausschalten, genau. Nein, der kann die Zeitung ruhig anlassen, aber halt umblättern. Aber ich meine damit, ich stelle mir das jetzt nicht ganz genau vor, sondern ich erzähle es so, wie es vielleicht der besten Freundin erzählen wird. Ne? Oder meiner Katze. Du bist eher so wie ein gechillt, ne? Oder? Na, ich bin eigentlich nicht unbedingt gechillt, glaube ich nicht. Nein. Da hat er sich jetzt. Aber macht das den Eindruck? Das wäre ja wunderbar. Ja, echt, ja. Völlig, ja, jetzt hier, das ist, weil du so gechillt rüberkommst. Im nächsten Zustand, ja. Ich glaube, das sind vielleicht auch eure psychedelischen Teppiche hier an der Wand. Die versetzen einen bestimmt irgendwie in so eine Radiotrance irgendwie. Wir schauen, dass wir alles für unsere Studiogäste machen. Herzlichen Dank. Ja, der Wohlfühleffekt kommt, glaube ich, auch rüber. Ne? Ich merke es ja, ich komme öfter vorbei. Der Teppich, schön. Der Teppich, das, den mussten wir jetzt auch vorhin noch an die Wand dübeln. Du warst ja schon mal da, hast gesagt, bei Radio Z, was hast du denn da gemacht? Da habe ich was moderiert. Da hat mich auch jemand mit reingerissen. Okay. Ich, so ähnlich wie du. Nein, das ist ja natürlich eine Ehre. Aber da, das ist, glaube ich, wirklich mindestens 15 Jahre her. Echt? Ja, oder sogar noch länger. Und das, ein Italiener, das war eine italienisch-deutsche Sendung. Okay. Und weil ich auch Italienisch studiert habe, hat der mir irgendwie die Nachricht in die Hand gedrückt und ich sollte dann den deutschen Part vorlesen. Allerdings war das auch noch nicht alles so ganz komplett übersetzt. Es war sehr spontan, ne? Also lebendig kann man auch sagen, aber es wurde an einem Dienstag gesendet, deshalb hat die einzige Freundin, die sich das angehört hat, zu mir gesagt, naja, das ist halt ein bisschen Spaß am Dienstag mit der Annette. Okay. Ja. Ja, es hat sich seitdem auch nichts verändert. Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber Alles verdrängt. Auch das habe ich gleich verdrängt, ja, in der Tat, ausgeblendet. Nein, also, es war lustig. Ja. Wir kommen nochmal zu den Lesungen zurück, also am 7. Mai, wo? Ja, Kulturladen Nord. Kulturladen Nord ab? Genau, 20 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Aber vielleicht bitte nochmal informieren. 225 Euro Eintritt oder was war das? Ich glaube 7. 7 Euro, okay. Ein Schnäppchen. Es darf nicht zu viel sein, ich muss ja die alle kaufen, ne, damit es voll wird. Die 70 Leute. Genau. Die ganzen Schaufensterpuppen müssen auch bezahlt werden. Eben, ja, so ist es. Schau mal, der verzichtet den ganzen Abend nicht seine Miene. Das ist ja nur ein Unkostenbeitrag. Ja. Andreas, und wir machen jetzt den zweiten Liedwunsch von Arne schon de Röckel. Lieder? Du willst Musik hören. Wir machen jetzt nochmal Musik und danach. Ja. Liest uns Annette Röckel eine ihrer Kolumnen vor, die mir ich aussuchen darf. Wenn du das sagst, dann mache ich das natürlich. Okay, super. Also was wünschst du dir? Oh, da bin ich überfragt. Was wünsche ich mir jetzt? Tja. Jetzt kann ich mir nicht nochmal was von Michael Jackson wünschen. Das kannst du. Nein, mach halt irgendwas aus den Charts, das spielt er doch sonst auch immer. Nein, wir spielen eigentlich gegen den Mainstream. Ich weiß, also so weit kenne ich mich mit Radio Z aus. Kommt jetzt Andrea Berg? Ja, bei der war ich neulich, um Gottes Willen. Nein, aber das Chris, ich habe gehört, du hast noch eine Frage vorbereitet. Ja, und zwar, wie viel Feedback kriegst du denn da oder wie ist denn das Feedback so auf deiner Kolumne? Also in der Tat gibt es da viel Feedback. Das ist normalerweise gar nicht so üblich. Wenn den Leuten was gefällt, dann sind sie eher nach fränkischer Mentalität. Ne? Nicht geschimpft ist genug gelobt. Insofern passt schon. Ja. eigentlich gibt es nur Feedback, wenn sie die Leute aufregen. In dem Fall kriege ich aber wirklich viel Feedback. Dass die, und der Tenor ist meistens schon, dass die Leute sich freuen. Und das freut natürlich mich. Ne? Ja, das glaube also, ich. Ja, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, weil, wie gesagt, das war ja erstmal so ein Testballon. Oh, können wir das überhaupt machen? Wie reagiert der Leser? Ne? Und wenn die Resonanz nicht positiv gewesen wäre, dann hätte es ganz schnell geheißen, tschüss Nürnberg. Ne? Ja, ja, geht es so schnell, ja. Also ich meine, man muss ja, wenn man was Neues hat, muss man es ja ein paar Mal ausprobieren. Ja, ne? Sicherlich. Okay, ein paar Mal schon. Aber es war dann jedenfalls gut, dass man gleich gemerkt hat, ach doch, ja, da gibt es schon den einen oder anderen. Es wurden dann immer ein paar mehr. Und neulich bin ich in der Schulklasse eingeladen worden. Ach ja. Ja, wir haben ja auch so ein Projekt Zeitung in der Schule. Ne? Zeitung, das unbekannte Wesen. Mhm. Immer mehr unbekanntes Wesen. Das ist wie so ein altes Grammophon. Was ist das? Ja. Und das hat mich gefreut. Das war 8. Klasse, Hauptschule. Die waren ganz reizend und haben Comics zu meinen Geschichten gemalt und Ja, aber das geht schon, also jetzt allgemein geht schon von der Zeitung her mehr ins Internet. Ne? Erstens ist ja das Internet aktueller, das kann ja Zeitung gar nicht sein. So ist es. Und es ist eigentlich schade, aber die Generation, die jetzt ranwächst, ja, die hat eigentlich wenig mit Zeitung zu tun. Also nicht alle, aber viele. Ne? Ja. Ist ein großes Problem tatsächlich von der Zeitung. Trifft ja nicht nur die NN, sondern alle Zeitungen. Ja. Natürlich, bei uns gibt es eine relativ große Online-Redaktion, die alles natürlich auch aktuell reinstellt und so weiter. Ne? Die Frage ist halt immer, wie viel bietet man kostenlos an? Ja. Ne? Irgendjemand muss ja die Redakteure auch bezahlen, weil das wird ja auch nicht von Zauberhand entstehen die Artikel ja auch nicht und so weiter. Ja, das ist eine Herausforderung dieser Zeit, sage ich mal. Die Redakteure wollen ja auch gut leben. Ja, sagen wir mal Leben, ne? Also wenn man reich werden will, dann weiß ich nicht, dann muss man einen anderen Job machen. Also nicht unseren Radioreporter vielleicht bei Radio Z oder Bayern-Manager. Ja, wir sind ehrenamtlich unterwegs. Ja, wir auch fast. Ja. Fast. Ja. Annette, du kleiner Schelm. Ja, also darf ich mir was wünschen von dir? Ja, natürlich. Lies uns was vor, eine deiner Kolumnen. Dann mach also, ich das. Dann wünsche ich mir das mit einer Katze. Okay, dann lese ich was zu meiner Katze vor. Annette Röckel mit? Die Katze auf dem kühlen Barhocker. Okay. Das Nachtleben mancher Haustiere ist aufregender als das ihrer Besitzer. Das ist die Überschrift. Haustiergeschichten gehören ja in dieselbe Kategorie wie süße Kinderanekdoten. Man behält sie am besten für sich. So wollte ich es eigentlich auch halten. Uneigentlich muss ich Ihnen diese Story aber einfach doch erzählen. Für mich hat sich neulich nämlich ein großes Mysterium gelöst. Die Frage, was treibt meine Katze eigentlich nachts? Dass sie immer erst früh morgens nach Hause kommt, ist nichts Besonderes. Dass sie seit einigen Monaten dann am Fressnapf völlig desinteressiert vorbeispaziert, ist allerdings neu. Und ungefähr so wahrscheinlich wie Rainer Kallmund auf dem Titel von Man's Health. Dessen Ausmaß auf eine Katze übertragen, hat mein Tier im Übrigen. Und auch wenn sie ein, zwei Tage länger weg war, dünner kam sie nie zurück. Jetzt weiß ich warum. Meine Katze geht nicht einfach spazieren. Meine Katze geht in die Kneipe. Und zwar täglich. Das verriet mir neulich der Wirt, der mich zufällig vor dem Bäcker traf. Du, begann er das Gespräch, hast du noch die Katz? Er war vor Jahren an einer Joker-Einfangaktion beteiligt gewesen. Damals war die Mieze aber halb so alt und nur ein Drittel so fett. Ja, hab ich. Den Joker immer noch. Warum? Fragte ich. Der kommt jeden Tag zu mir, sagte er und strahlte. Was macht er? Gab ich zurück, wie eine Ehefrau, die vom Doppelleben ihres Gatten erfährt. Freilich, jeden Tag kommt er, immer nachts, wiederholte der Wirt und holte sein Handy aus der Tasche. Darauf waren eindeutige Beweisfotos. Joker, alle Viere von sich gestreckt, auf dem Stuhl schlafend. Joker auf dem Fensterbrett. Joker umgeben von einem Meer an Trockenfutter. Sensitiv kriegt er, erklärte mir der Wirt. Nassfutter frisst er ja nimmer. Das hatte ich in der Tat auch schon festgestellt. Er kommt echt jeden Tag? Fragte ich verdattert nach. Ja, bestätigte der Wirt. Aber nicht nur das. Meine Katze hat sogar einen Stammplatz in der Kneipe. Wagt es jemand, darauf zu sitzen oder seine Tasche darauf abzulegen, schafft sie es meistens durch penetrantes Anstarren, dass ihr Stuhl bald wieder frei ist. In schweren Fällen verlässt sie das Geschehen. Wenn ihm was nicht passt, geht er wieder, erklärte mir der Wirt. Anerkennung lag in seiner Stimme. Auch ich muss sagen, Hut ab. sich als Katze in einer Kneipe einen Stammplatz zu erarbeiten, alle Achtung. Ich dachte bis dato naiv, sie liegt unter einem Busch an der Bismarckschule. Stattdessen hockt sie jeden Tag auf einem Barhocker. Vielleicht kann Joker inzwischen ja schon scharf kopfen. Zutrauen würde ich es ihr. Eine Frage stellt sich aber. Jokers Stammkneipe macht um 1 Uhr zu. Wohin geht sie dann? In die Wacht am Rhein? Neulich roch sie in der Früh nach fremdem Damenparfüm. Ob sie Lippenstiftspuren an ihrem Fellkragen hatte, konnte ich nicht erkennen. Liebe Kneipenbesitzer, gebt mir doch bitte Bescheid, wenn bei euch regelmäßig eine übergewichtige Katze auftaucht. Sie ist grau getigert und hört nicht auf ihren Namen. Fressen kann sie sehr gut, trinken vermutlich auch. Nur Mäuse hat sie nie dabei. Lasst es mich deshalb bitte wissen, wenn sie Stammkunde ist. Dann komme ich vorbei und zahle endlich ihren Bierdeckel. Cash auf die Kralle. Annette Röckel. Ja, vielen Dank. Tada, vielen Dank. Bitteschön, ja. Jetzt können wir so einen Applaus einspielen. Ja, wir können mal Applaus geben. Oh, mein Gott, danke. Das war so eine der Geschichten, die mir am meisten gefallen haben. Ja, weil das als einfach wirklich aus dem richtigen Leben ist. Ja, ja, das gut, dass ich die ausgedruckt habe und mitgenommen habe. Ja. Und wahrscheinlich, bin jetzt mal gespannt, wie viele Kneipenbesitzer, die eure Sendungen verfolgen. Wahrscheinlich kann ich mich jetzt gar nicht mehr retten und bin arm. Am Ende hockt die in Fürth. Das wäre krass. Das wäre echt krass. Ja. Da speist sie ein dann, oder? Ja, also ja, wie ist das mit dem eigene Stimme hören eigentlich? Eigene Stimme hören, ja, das höre ich ja Gott sei Dank selten. Aber allein, wenn ich mich auf einem AB höre oder irgendwas, ganz, ganz furchtbar. Insofern, wenn ich diese Sendung von euch höre, dann muss ich mir wahrscheinlich einen Schnaps dazu hinstellen. Ein Herrengedeck. Wirklich? Ein Herrengedeck, ja. Oder ein Katzengedeck, nee, wie man bei mir auch gern sagt. Ich kann dich beruhigen, also du hast eine ganz nette Stimme, ja, finde ich. Okay. Also du hast eine schöne Stimme. Gut, dann Rebe, ich glaub, das ist, was sagen die Vierter? Was sagen die Vierter? Ja, passt. Für Nürnbergerin passt schon. Ne? Passt schon. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ja, es war uns eine Ehre. Mir ohne Scheiß, auch. War echt, es war uns eine Ehre. Und wir hoffen natürlich, dass wir dich im nächsten Walter Neistecker im Mai auch hören. Auf jeden Fall, das wäre mir eine sehr große Ehre. Super. Und ich bedanke mich, dass ich hier bei euch sein durfte. Darf ich das noch sagen, bevor der Schleudersitz jetzt losgeht? Rausschießen, die Luke Orbit. Oben ist schon geöffnet. Schießen wir bestimmt nicht raus. Okay. Jo. Annette, wo kann man deine Kolumne lesen, noch zum Schluss? Nürnberger Nachrichten, Lokalteil jeden Samstag, außerdem auf Heldin des Alltags im Internet und auf Facebook gibt es mich jetzt auch, die Heldin des Alltags. Das ist wichtig, da gibt es okay. Nur eine. Okay, vielen Dank, Annette Röckel. Wächter! Früh um 9 Uhr und schon wieder Zupfen auf der Straße rumtorgeln! Rechts ist das Gas, du Doldi! Walter Neistecker. Frankens Taxifahrer Nummer 1 erklärt euch die Welt. Heute das Fiskaltaxomide. Ja! Mann! Entschuldigung, sind Sie frei? Ich muss unbedingt weg hier. Was ist denn hier auf den Straßen überhaupt los? Jetzt setzen Sie sich erst einmal rein. Da sind die Bayern-Fans halt unterwegs. Die sind doch Meister geworden. Ui. Wissen Sie eigentlich, was der Unterschied zwischen dem Club und die Bayern ist? Nein, ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus. Klären Sie mich doch auf. Unser Präsident sitzt nicht im Knast. So, wo meinst du denn überhaupt hin? Ja, ich würde gerne meine Patin besuchen. Die wohnt in der Dr. Carlo-Schmidt-Straße. In der Dr. Carlo-Schmidt-Straße. Mhm. Haben Sie einen großen Geldbeutel dabei, ja? Ja, wie viel kostet denn das so? Ja, sagen wir mal so 18,50. Ne, und die meisten geben 20. Ui, das ist aber ganz schön teuer. Könnte man an dem Preis nicht noch etwas rütteln? Naja, ein bisschen was könnte man schon machen. Ne, dann mache ich halt meinen Taxometer einfach aus, ne? In Taxometer ist das nicht illegal? Steuerrechtlich? Wie steuerrechtlich? Wollen Sie jetzt ein billig fahren oder wollen Sie 18,50 zahlen? Na gut, dann machen wir den Taxometer eben aus. Also, Wissen Sie, das, was der Hoeneß da gemacht hat, das finde ich asozial, ne? Ja, das ist wirklich asozial. Ich meine, 27,5 Millionen einfach an dem Fiskus vorbeizuschmuggeln, das ist so. Das macht man nicht, ne? Außerdem, ne? Wie soll ich denn als kleiner Taxifahrer, ne, auf 27,5 Millionen kommen? Da kann ich die Steuern nicht so bescheißen. Ach so ist das. Sind Sie auch ein kleiner Steuersparer? Ich bin ein alter Sparfuchs, ne? Ich kann Ihnen da ganz nützliche Tipps geben, ne? Ja, schießen Sie doch los, ich bin ganz Ohr. Naja, erstens einmal, ne, setze ich zum Beispiel Duftbäume ab als Taxifahrer, ne? Duftbäume? Ja, Duftbäume. Aber hier riecht's doch gar nicht frisch im Taxi, also jetzt mal mit allem Respekt. Ja, das ist ja der Trick, ne? Ich habe ja gar keine Duftbäume. Die ganze Verwandtschaft, die sammelt zum Beispiel für mich ihre Rechnungen von den Duftbäumen und ich setze die dann von der Steuer ab, ne? Ach so, ist das den einzigen Steuer. Duftbaum, den ich habe, ne? Ich lasse ab und zu aber mal im Taxi mal so richtig entziehen, ne? Ich produziere meinen eigenen Duft, ne? Oh, so, ja. Eigener Duft. Ja, und auf jeden Fall, dann setze ich noch Anzüge ab, ne? Anzüge? Ja, freilich, sie brauchen ja Arbeitsklamotten, ne? Ihre Arbeitsklamotte schaut aber durchaus auch etwas durchgetragen aus, wenn ich Sie das so sagen darf. Sie begreifen mich nicht. Sie begreifen das einfach nicht. Ah, ich begreife es nicht. Ich setze nur die Rechnungen von den Anzügen meines Schwagers ab, ne? Weil der ja nichts absetzen kann, ne? Anzüge. So. Und ich habe schon seit 20 Jahren habe ich schon dieselben Klamotten an, ne? Aber das weiß ja keiner. Das weiß keiner, nein. Wie viel spart man da so ungefähr? Naja, so 700 Euro im Jahr sparst du schon, ne? Ja, das ist das ja... Das Einzige, was ich regelmäßig wechseln tue, ne, ist meine Unterhosen, einmal wöchentlich. Ne? Ach, die wechseln Sie noch regelmäßig? So. Na, freilich wechsle ich die. Ich bin ja also bitte, ja. Na, und dann, ne, dann setze ich zum Beispiel noch Navigationsgeräte ab. Navigationsgeräte, gleich genau, mehrere. Ne, freilich. Also, das letzte war von meiner Oma, ne. Die hat ihre Schwester ans gekauft, ne, und ich setze halt die Rechnung ab, ne. Das ist praktisch, nicht wahr? Ja, vor allem, weil ich ja ganz brauche. Ich kenne mich ja in dem Bereich aus wie in meiner Westentasche. Sie kennen sich aus, ja, wenn das kann ich mir Weste vorstellen. Hätte, also jetzt hast du, ich hätte eine Weste, aber so rein steuertechnisch gesehen habe ich eine Weste. Ja, jetzt passen Sie auf. Und dann im Winter, dann setze ich Streusalz ab. Streusalz, ja. So. Was klappert denn da die ganze Zeit? Ist mein Auto kaputt oder was? Ja, jetzt... Streusalz. Streusalz. Genau. Und zwar sammle ich da die ganzen Streusalzrechnungen von der ganzen Nachbarschaft. Streusalz. Macht ungefähr im Jahr, Pi mal Daumen, ne, 3 hin, 4 im Sinn, 400 Euro. Ist das so dann schon inklusive oder exklusive der Mehrwertsteuer? Da müsst ihr nachschauen. Ich denke, das ist exklusive. Auf jeden Fall, ne. Da sage ich dann beim Finanzamt, ich streue praktisch ums Auto rum, ne? Ums Auto herum. Ja, genau. Ums Auto herum. Was klappert denn da die ganze Zeit? Auf jeden Fall, dass die Kunden nicht nachfallen, ne? Okay. Das ist ja auch wirklich für die Sicherheit wichtig, nicht wahr? Sie begreifen das nicht. Ich streue kein Streusalz. Es geht ja nur um die Rechnung. Das ist doch mir was, ob der auf die Waffel fallen oder nicht. Da meinst du halt aufpassen, ne? Ach so, ich verstehe. So, jetzt weiter im Text. Auf jeden Fall, was auch noch gut ist, und ein ganz geschickter Schachzug, ne? Katzenfutter setze ich ab. Katzenfutter? Wieso Katzenfutter? Gar nicht, was da was hat das denn mit ihrem Beruf zu tun? Ja, auf jeden Fall, ne? Behaupte ich, wenn dann praktisch Fahrgäste mit einem Tier kommen und es hat Hunger, dann zum Beispiel eine Katze, ne? Hundefutter setze ich übrigens auch ab. Hundefutter? Auf jeden Fall, dann kriegt der Frecker was von mir zu essen, ne? Aber Moment mal, ich habe doch vorhin ein Schild an Ihrem Fenster gesehen mit einem lustigen kleinen Hühnchen drauf und da steht dran, wir müssen draußen bleiben. Bei mir kommt überhaupt kein Viech ins Auto. Nur, dass das ja mal klar ist. Es geht ja rein ums Katzenfutter, um die Rechnung. Katzenfutter, Rechnung. Ja, was ist denn das für Geklappert? Ja, haben Sie noch andere Tipps für mich? Ja, oh Gott, was ich noch alles absetze. Parfüm, Türstopper, Klopapier, Schlüsseldienste, Futterausrüstung habe ich schon abgesetzt. Bademantel und Ersatzkugelschreiberminen. Ersatzkugelschreiberminen, lohnt sich das überhaupt? Also, sagen Sie mal, lohnt sich das? Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ach so. So, wir sind jetzt da. Ach ja, hier sind wir, das ist sehr schön. So, das macht dann 15 Euro glatt, bar auf die Kralle, ne? Ich glaube nicht, dass Sie mit 15 Euro genug zusammenkriegen, um Ihre Rechnung bei mir zu bezahlen. Moment einmal. Sie sind bei mir in ein Taxi gestiegen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ach, das habe ich durchaus. Im Taxi zahlt immer der Fahrgast. Also 15 Euro raus. Das Missverständnis liegt, glaube ich, in diesem Fall auf Ihrer Seite. Gestatten Dr. Hilmer Bergab, ich bin von der Steuerbehörde und Sie können sich vorstellen, dass ich hier, wenn ich das jetzt mal kurz ausrechnen darf... Ja, das dürften so 570 Euro sein. 570 Euro? Ja, und zwar nicht bar auf die Hand, sondern eigentlich jährlich. Jährlich? In Raten können Sie das gerne abzahlen. Ich meine, Sie können auch die 6.000 Euro mir sofort geben, wenn Sie das lieber ist. 6.000 Euro? Naja, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, würde ich mal sagen, nicht wahr? Oh, wehle. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben auch Thomas Arnold aus Ecklofstein heute für euch. Und zwar hat er den Bike-Guide-Führer verlegt, ja, oder verlegt den. Thomas, hallo, servus, schön, dass du da bist. Hallo Christian. Wie fing denn das an mit dem, wie und wann fing denn das an mit dem Bike-Guide-Führer? Das fing 1999 an, als ich die erste Auflage mit 40 Mountainbike-Touren für die Fränkische Schweiz erstellt habe. Und das hat sich dann über die Jahre immer weiterentwickelt, bis jetzt dieses Jahr die 7. Auflage für den Steigerwald und für die Fränkische Schweiz herauskam. Wer kauft denn deine Bikeführer? Sind es dann eher Leute aus der Umgebung oder also aus der Fränkischen Schweiz oder sind es mehr Touristen? Wie muss man sich denn da den Markt vorstellen? Wie viel fahren den Mountainbike? Gut, den Markt kenne ich jetzt so genau nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich welche aus der Umgebung sind, dass er gerne auch aufgrund des Preises als Geschenk genutzt wird. Das heißt, wenn du auf einem Geburtstag bist und weißt, das Geburtstagskind fährt ein Mountainbike, dann sagst du, okay, gibt's da nicht was und gehst in den Buchladen und dann nimmst du den Mountainbike-Führer mit und schenkst ihm den. Mhm. Und ich denke mal, dass das ein Großteil ist. Ansonsten sind es natürlich Mountainbiker aus der Umgebung, welche, die moderat nicht so extrem fahren, also der ist so gehalten, dass man als Anfänger bis Fortgeschrittene die Touren fahren kann, aber es ist natürlich nicht für Extrembiker, die haben oft ihre eigenen Haustouren und die brauchen da eher keinen Führer. Bevor wir auf die Touren kommen, fährst du dann meistens allein oder fahrst du in der Gruppe? Ich fahre meistens mit meiner Freundin und mit meinem Hund. Mhm. Der fährt nicht auf dem Mountainbike, ne? Der muss dann mitlaufen. Der muss laufen. Der muss über den Winter natürlich sein Speck dann auch wieder abtrainieren, den er da ansetzt. Und ich sag mal, bei Touren bis so 30, 35 Kilometer kann der Hund mit. Weil gerade bei der Aufzeichnung von so einer Mountainbike-Tour bleibt man doch öfter mal stehen und es ist jetzt nicht zu schnell für den Hund. 30 bis 35 Kilometer oder was? Wie lang sind denn die Touren so im Allgemeinen? Die Touren sind zwischen 15 und 60 Kilometern. Okay, 60 Kilometer. Und haben eine Höhendifferenz bis ungefähr 1200 Höhenmeter. Okay, das ist schon ordentlich, ne? Ja, das sind jetzt eher die härteren Touren, da muss man vielleicht schon mal ein bisschen trainieren vorher. Aber es sind auch welche, die halt kürzer sind und auch vom Fahrkönnen weniger Anspruch haben. Und was für Bike würdest du empfehlen? Kann man sich eigentlich ein Bike jetzt sagen wir mal aus einem Discounter kaufen oder ist das für die Touren dann eher nicht geeignet? Also ein Bike aus dem Discounter kann man sich höchstens kaufen, wenn man damit in den Biergarten fahren will. Ansonsten sind die Dinger eher lebensgefährlich. Wenn man da mal einen Trail runterfährt, kann es schon mal zu einem Rahmenbruch kommen. Also ich würde heute sagen, dass man ungefähr 2000 Euro für ein Mountainbike ausgeben sollte, damit man wirklich was Sicheres hat, womit man auch dann Spaß haben kann. Man braucht auf jeden Fall eine Federgabel, sicher ein paar Cracks, wenn es auch mit einer Stargabel fahren können, aber normalerweise sollte man heutzutage ein sogenanntes All-Mountain oder sowas in diese Richtung kaufen. Okay, also das heißt zum Fahrradhändler deines Vertrauens? Absolut. Und dann nicht sparen? Lieber zu einem Fahrradhändler in der Nähe, den man kennt, zu dem man auch hingehen kann, wenn mal was zu reparieren ist. Ja, Thomas, du hast den Bike-Guide-Führer ja ursprünglich für die Fränkische Schweiz gemacht, aber es hat sich 2011, glaube ich, geändert, weil da ist der Jens Würger, das ist ein Sportlehrer vom Gymnasium in Scheinfeld, auf dich zugekommen und hat dir vorgeschlagen, dass du den praktisch auf den Steicherwald erweiterst. Wie ist denn das Ganze abgelaufen? Erzähl mal. Das ist so gekommen, dass mich ein Schüler der Abschlussklasse im Leistungsfach Sport angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich nicht mal erklären würde, wie man den Mountainbike-Führer macht. Weil die Abschlussklasse hatte sich als Projekt gesetzt, einen Mountainbike-Führer für den Steigerwald zu erstellen und wollten da von mir Tipps haben. Daraufhin bin ich mal ans Gymnasium Scheinfeld gefahren und habe das mal vorgestellt, was man alles machen muss, auf was man achten muss, wie es am besten umzusetzen ist. Das waren 15 Schüler, die das machen wollten. Und man hat dann ziemlich schnell gesehen, dass es doch ein bisschen viel Einarbeitung, ein bisschen viel Arbeit für die Schüler ist, um das alles alleine zu machen. Daraufhin habe ich angeboten, macht ihr den Tourenteil, fahrt die Touren, sucht die Touren raus, ihr kennt euer Gebiet und ich würde das dann verlegen. So ist es dazu gekommen. Und das war jetzt über einen Zeitraum dann von 2 Jahren, oder? Das Abschlussprojekt selbst war 1 Jahr. In der Zeit sind die Schüler die Touren gefahren. Es ist abgeschlossen worden im Januar 2013. Da bin ich auch nochmal eingeladen worden von den Schülern und vom Jens Würkert. Und sie haben mir das Projekt übergeben. Ich habe dann im letzten Jahr nahezu meinen gesamten Urlaub im Steigerwald verbracht, um die ganzen Touren nochmal nachzufahren und aufzuzeichnen und so zu beschreiben, wie es die Kunden von meinem Mountainbike-Führer gewöhnt sind, sodass es auch in das Bild passt. Habe die ganzen Karten nochmal erstellt, die Höhenprofile und auch die Tourenbeschreibungen. Und wie machst du jetzt da Strecke? Erzähl mal, wie fährst du das ab und wie katalogisierst du das? Also nach was für einem Schema machst du das? Wie fängst du da an, wenn du jetzt eine neue Strecke vor dir hast? Die Strecke selber entsteht erstmal auf einer ganz normalen Wanderkarte. Ich schaue mir die Wanderkarte an und schaue, wo habe ich noch keine Tour in einem Führer, wo würde sich noch eine anbieten, wo würde noch was reinpassen, wo habe ich noch gar nichts, wo sind noch weiße Flecken. Und dann schaue ich mir an, wo sind möglichst wenige Straßen, wie ist das Höhenprofil oder wie ist die Höhenschummerung der Karte, das heißt, wie dicht liegen die Höhenlinien beieinander. Ich erkläre es mal so, eine Tour sollte mit weit auseinanderliegenden Höhenlinien bergauf gehen, auf einem gut fahrbaren Weg, um da die Höhenmeter bergauf zu machen. Und wenn man dann auf der Tour bergab fährt, dann sollte es so sein, dass die Höhenlinien möglichst dicht auf einem schmalen Pfad runtergehen. Also das wäre so ideal, wenn man so die ganze Strecke mit verschiedenen Teilen kombinieren könnte und so halt immer gut fahrbare Aufstiege hinbekommt und richtig knackige Abfahrten. Und sind jetzt, würdest du sagen, die Touren in der Fränkischen sind jetzt anspruchsvoller als die im Steigerwald oder würdest du sagen, das hält sich dann ungefähr gleich oder es ist ungefähr gleich? Die Berge in der Fränkischen sind etwas höher und das Profil der Landschaft ist ein bisschen mehr bergauf, bergab als im Steigerwald. Dadurch sind die Touren doch ein bisschen anspruchsvoller. Im Steigerwald hingegen sind ein paar Touren dabei, die sind deutlich länger als in der Fränkischen. Das eine dabei, die geht über den Schwanberg, die hat um die 60 Kilometer und hat dann auch fast 1000 Höhenmeter. Also das ist dann schon aufgrund der Länge ähnlich anspruchsvoll wie in der Fränkischen Schweiz. Aber wenn ich jetzt einsteigen würde, dann würdest du mir dann eher die Touren im Steigerwald empfehlen, also als Anfang. Es sind natürlich auch in der Fränkischen Schweiz Einsteigertouren dabei, aber generell kann man schon sagen, dass der Steigerwald etwas sanfter zum Fahren ist und sich dadurch vielleicht auch eher für den Anfänger eignet. Und was ist denn deine Lieblingstour? Ich meine 70 Touren. Hast du eine Lieblingstour? Ich habe schon einige Lieblingstouren, die sind in der Gegend um Pommelsbrunn oder auch um Gößweinstein und Pottenstein, aber im Steigerwald war es zum Schluss die Tour am Schwanberg, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Wie oft fährt man die so ab, wenn man die raussucht? Also bestimmt mehrfach, oder? Man muss sie einmal aufzeichnen, am besten einmal nur abfahren und mit dem GPS aufzeichnen und gar nicht anhalten und irgendwas aufschreiben, um zu sehen, ob die Tour überhaupt so passt, ob das homogen ist, ob das eben mit den Anstiegen und Abfahrten zusammenpasst, dass man jetzt nicht irgendeinen Trail raufschiebt und dann die Höhenmeter, die so gewonnenen Höhenmeter auf einem Asphaltweg bergab wieder vernichtet. Das sollte dann eher umgekehrt sein. Also wenn das der Fall ist, muss man die Tour dann nochmal fahren und ein bisschen umlegen. Und ganz am Ende, ich sag mal beim zweiten oder dritten Mal, wo man die Tour fährt, dann zeichnet man die auf. Das heißt, man hält bei jeder Abzweigung an, schreibt das auf, wo es jetzt abbiegt, welcher Wegmarkierung das folgt. Und dann dauert die Tour natürlich auch deutlich länger als die reine angegebene Fahrzeit. Da kann man dann schon für so eine lange Tour mal einen ganzen Tag einplanen. Das ist jetzt der Teil, der in der Natur draußen stattfindet. Der andere Teil, der passiert dann zu Hause am Rechner, wo die Tour dann beschrieben werden muss, ins Reine geschrieben werden muss, das Layout stattfindet, das Einzeichnen auf der Karte, das Trimmen von den GPS-Daten. All diese Sachen brauchen nochmal ungefähr so viel Zeit wie die Tour selbst. Das heißt, man kann sagen, bis so eine Tour letztendlich steht, vergehen so 2-3 Tage. Ja, wie lang dauert denn so eine Tour? Weil ich meine, es ist ja 35 Kilometer, sag ich jetzt einmal. Ne? Das ist ja auf der Straße, ist es ja ein Unterschied. Also als wenn ich auf der Straße fahre, als wenn ich im Wald fahre. Von der Fahrzeit kann man so pro Tour zwischen 2 und 4 Stunden einplanen. Okay. Und wo gibt es denn deinen Bike Guide zu kaufen? Den Bike Guide gibt es am liebsten natürlich auf meiner Website, madmediaworks.de. Aber den gibt es auch bei allen Buchhändlern oder Fahrradgeschäften in der Region Nürnberg, Fürth, Erlangen bis Bayreuth. Oder auch in Baden-Württemberg wird da auch in einigen Buchhandlungen verkauft, nachdem die Gesetzgebung zwischen Bayern und Baden-Württemberg, was die Mountainbiker und das Fahren der Trails angeht, unterschiedlich ist, sind natürlich viele daran interessiert, hier in der Fränkischen zu fahren, wo man, wenn man den Naturschutz beachtet und halt auf den Wegen bleibt, schon viel mehr Freiraum hat als in Baden-Württemberg. Du bist auf Facebook auch? Ich bin auch auf Facebook, Mad Media Works. Da könnt ihr mal reinschauen. Ja, Thomas, schön, dass du bei uns warst. Ja, hat mich sehr gefreut. War auch kurzfristig. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Das Buch heißt Bike Guide, Droge, Mountainbike Unlimited, Fränkische Schweiz und Steigerwald, 2600 Kilometer, also Streckenkilometer sind drin, 180 Stunden. Es ist die 7. Auflage, ihr könnt 85 Touren machen. Die Wegbeschreibungen sind drin, GPS-Daten und eine CD-ROM. Wer den kaufen möchte, ihr könnt euch melden auf Facebook bei Schnickschnack oder eben beim Thomas persönlich oder ihr geht in den gut sortierten Buchhandel. Vielen Dank, Thomas. Bitte sehr. Ach, Chris. Ach, Andreas. Das war doch wieder mal eine harmonische Sendung. Ja, die letzte Zeit ist ganz harmonisch gelaufen mit uns. Ja, auch live ist immer super. Wir haben uns überhaupt nicht in die Haare gekriegt. Ja, live haben wir uns nie gestritten. Ne? Ja. Aber jetzt haben wir vorproduziert, ne? Wir waren schon schrecklich jetzt eigentlich, aber... Jetzt müssen wir uns eigentlich schon wieder streiten. Nee, wir streiten uns heute nicht, Andreas. Und weißt du, was das Beste ist, Chris? Was denn? Wir haben uns heute gesehen und es war alles so harmonisch. Ja. Und morgen wird es auch ganz bestimmt richtig harmonisch. Wieso morgen? Was ist morgen? Na, weißt du das nicht mehr? Du hast mir doch versprochen, mit mir Mountainbiken zu gehen. Was? Ich hab dir das versprochen, wann das? Ja, Fränkische Schweiz. Hä? Ja. Wann war denn das? Bergauf, bergrunter mit dem Mountainbike. Hä? Wann soll das gewesen sein? Wenn ich mich richtig erinnere, letztes Wochenende, da saßen wir doch gemütlich zusammen bei einem Bierchen und haben ein bisschen geplant, was wir noch so unternehmen wollen. Da habe ich 5 Seidel gehabt, da kannst du mich fragen, was du willst. Da sage ich wahrscheinlich zu allem Ja und Amen. Ja, aber das ist doch super. Mountainbike ist doch klasse. Ich fahre doch kein Mountainbike, Andreas. Ja, ich habe dir doch erzählt, dass ich ein neues Mountainbike habe und dass wir dann in der Fränkischen Schweiz bergauf, bergab, treppauf, treppab hochtragen erstmal und dann runterfahren. Und dann habe ich mir noch was ganz Tolles überlegt für den Abend. Weißt du was? Ja. Wir gehen einfach weiter hoch und dann oben machen wir dann tolle Sportübungen. Da habe ich mir extra ein Buch besorgt, die schönsten Aerobic-Übungen der südlichen Halbkugel. Also so afrikanische Voodoo-Tänze und so. Da gibt's Mountainbike. Ja, das nicht nur das Mountainbike-Fahren, das wird ein Gesamterlebnis. Das kannst du vergessen. Nein, Chris, du hast es mir fest versprochen. Du kannst ziehen mich wir doch durch. Nicht nach 5 Seidel Bier fragen? Natürlich gar nicht. Das kannst du nicht. Das hat wunderbar funktioniert. Andreas, glaub mir doch einfach. Also, aber du kannst jetzt aber nicht sagen, dass wir nicht gehen. Das wäre richtig unfair von dir. hier. Ich habe mich so gefreut. Nein, meine Oma, die fährt doch kein Mountainbike. Die macht vielleicht noch den Voodoo-Tanz mit, aber den Mountainbike-Fahren macht die nicht. Das kann dir doch völlig egal sein, was meine Oma macht. Was hat denn meine Oma mit der ganzen Sache zu tun? Verdammt nochmal. Du hast es mir doch versprochen. Ich habe sie sogar schwarz auf weiß. Ich habe es mir extra unterschreiben lassen von dir. Du hast mir... Das ist echt unfair.